Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Der kraftvolle Sound der Gruppe Ozma, ihr Album Welcome Home, daraus hörten wir Electric Lament. Diese Wucht in ihrem Klang mag vielleicht auch daher rühren, dass Bassist und Schlagzeuger die Stücke komponieren. Willkommen zur letzten Stunde der Radionacht Jazz hier im Deutschlandfunk. Neue Klänge aus Frankreich stellt Ihnen Karl Lippegaus vor. Der eigene Sound verändert sich mit den Jahren, sagt der Klarinettist Louis Clavis. Dieser Sound entsteht, er durchläuft eine gewisse Transformation und man hat nicht immer den gleichen Sound. Es hängt auch mit körperlichen Veränderungen zusammen und dieser Wandel ist vielleicht nicht so signifikant wie die Veränderung bei der Stimme. Man lernt, den eigenen Klang anders zu meistern, die körperliche Energie, den Atem. Man hat darauf zu achten, dass dieser Sound immer gut klingt und muss jedes Mal wie ein Anfänger daran arbeiten, sich erstmal wieder eine Basis dafür zu schaffen. Das war der Trompeter Fabrice Martinez mit der wohl interessantesten Rhythmusgruppe seit Jahren in Frankreich. Bruno Chevillon am E-Bass und Eric Echampin an den Drums. Naysam Jalal ist eine Jazzflötistin aus Syrien. Rhythms of Resistance nennt sie ihre Gruppe. Ihr Album ist wie eine Sammlung musikalischer Gedichte. Temperamentvoll bis zornig, aber auch sehr melodiös und ätherisch. So malt Naysam Jalal mit ihrem Instrument, das nicht wie sonst im Jazz die silberne klassische Querflöte ist, sondern eine Flöte, die aus Rosenholz gefertigt ist. Natürlich wissen alle Kenner der arabischen Musik, dass es sich um die Nai-Flöte handelt. Thank you. There'll come a time when the world won't be singing, flowers won't grow, bells won't be ringing. Who really cares? Who's willing to try to save a world that is destined to die? When I look at the world, it fills me with sorrow. Children today really suffer tomorrow. What a shame, such a bad way to live. Who is to blame when we can't stop living? Live, live for life. Save the Children, der Song von Marvin Gaye in einer fabelhaften Neuinterpretation der Sängerin und Flötistin und dem Pianisten, die sich hinter dem Duo-Namen Madeleine et Salomon aus Paris verbergen. Das hier ist noch Musik von Andy Emler mit Marc Ducré-Gitarre, Claude Chamichian-Bass und Eric Echampard-Drums. Running Backwards heißt die neue CD. Und die hören wir noch bis zu den Nachrichten um 5.30 Uhr. What's new? What's new? Deutschlandfunk. Fünf Uhr dreißig, die Nachrichten. Nach dem jüngsten Raketentest hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bekräftigt, sein Nuklearwaffenprogramm fortzusetzen. Ziel sei es, ein Machtgleichgewicht mit den USA herzustellen und die US-Regierung davor zu warnen, militärische Schritte gegen Nordkorea einzuleiten, sagte Kim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Nordkorea hatte gestern erneut eine Rakete über Japan hinweggeschossen. Sie flog rund 3.700 Kilometer weit, bevor sie in den Pazifik stürzte. Der UNO-Sicherheitsrat, der erst am Montag verschärfte Sanktionen gegen Pyongyang beschlossen hatte, verurteilte den Raketenstart, einigte sich in seiner Sitzung in New York aber nicht auf weitere Schritte. Der nationale Sicherheitsberater der USA, McMaster, sagte, es gebe weiterhin eine militärische Option in dem Konflikt. Nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn erhöht die britische Regierung die Polizeipräsenz im Land. Es werde deutlich mehr bewaffnete Kräfte an öffentlichen Plätzen geben, hieß es. Zudem werde das Militär die Polizei unterstützen. In Großbritannien gilt seit gestern Abend die höchste Terrorwarnstufe. Sie bedeutet, dass die Behörden einen unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag für möglich halten. Der Antiterrorchef von Scotland Yard, Rowley, sagte, man mache Jagd auf Verdächtige. Er betonte, die Ermittlungen schritten mit großer Geschwindigkeit voran, nannte jedoch keine Einzelheiten. Bei der Explosion einer selbstgebauten Bombe in einer vollbesetzten U-Bahn waren mindestens 29 Menschen verletzt worden. Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich. Die Billigfluglinie Ryanair streicht in den kommenden 6 Wochen täglich bis zu 50 ihrer mehr als 2.500 Flüge pro Tag, um die eigene Pünktlichkeit zu verbessern. Das teilte das Unternehmen mit. Insgesamt fallen damit bis Ende Oktober rund 2.000 Flüge aus. Betroffene Passagiere werden den Angaben zufolge informiert. Sie können umbuchen oder den Ticketpreis erstattet bekommen. Zuletzt hätten etwa Fluglotsenstreiks in Frankreich, aber auch schlechtes Wetter und eine Häufung von Urlauben bei den Piloten zu vielen Verspätungen geführt. Dadurch sei die Pünktlichkeitsquote auf unter 80% gesunken. US-Präsident Trump hat bei seinem Versuch, die Migrationspolitik weiter zu verschärfen, eine juristische Niederlage erlitten. Ein Bundesbezirksgericht erließ eine einstweilige Verfügung gegen eine Anordnung der Regierung, mit der Städte gezwungen werden sollten, den Bundesbehörden bei der Suche nach illegalen Einwanderern zu helfen. Chicago hatte die Klage eingereicht. Die Entscheidung der Richter gilt aber auch für andere Städte, die sich ebenso wie Chicago weigern, beispielsweise Ermittlern ungehinderten Zugang zu ihren Gefängnissen zu gewähren oder die Behörden zu informieren, wenn ein illegaler Einwanderer aus der Haft entlassen wird. In Bangladesch haben tausende Demonstranten ihre Regierung zum Krieg gegen das Nachbarland Myanmar aufgefordert. Hintergrund ist der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar. Nach Polizeiangaben demonstrierten mindestens 15.000 Menschen in der bangladescher Hauptstadt Dhaka. Sie warfen der Regierung in Myanmar Völkermord vor. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten islamistische Gruppierungen. Die Rohingya gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Hunderttausende sind bereits nach Bangladesch geflohen. Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main öffnet heute für das breite Publikum. Auf der Messe präsentieren rund 1.000 Aussteller aus 39 Ländern ihre neuen Modelle. Schwerpunkte sind in diesem Jahr vor allem die Digitalisierung und die Elektromobilität. Auch die möglichen Folgen des Dieselskandals für die Autokunden sind ein Thema. Geöffnet bleibt die IAA bis zum 24. September. Das Wetter. Wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen an der Küste im Westen und im Südwesten auch kurze Gewitter und örtlich starke Niederschläge, 13 bis 19 Grad. Morgen bleibt es regnerisch bei ähnlichen Temperaturen. Die weiteren Aussichten am Montag weiterhin bedeckt, verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, 11 bis 18 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 6 Uhr. Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, die Verkehrslage. Die A1 Köln Richtung Münster ist zwischen dem Westhofener Kreuz und Schwerte wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt und die A81 Schaffhausen Richtung Singen ist zwischen Gottmadingen, Bietingen und Hilzingen wegen Bauarbeiten bis Sonntagmorgen gesperrt. Deutschlandfunk, die Presseschau. Die Frankfurter Rundschau kommentiert die aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl. Nichts macht erfolgreicher als der Erfolg. In den Umfragen lässt sich das gut ablesen, vor allem an der Union und ihrer Spitzenkandidatin Angela Merkel. Sie führen unangefochten. Offen ist nur, wer Dritter wird und mitregiert. Da liegt der Schluss nahe, dass sich im Land eine zufriedene Stimmung oder die Angst vor Experimenten weiter ausbreitet und die Wähler Merkel zutreibt. Den Sozialdemokraten dagegen kann man beim freien Fall regelrecht zusehen. Diese Lesart der Umfragen ist falsch. Nicht nur die treuen und neuen Wähler bestimmter Parteien entscheiden die Wahl, auch die enttäuschten Anhänger anderer Parteien, hebt die Frankfurter Rundschau hervor. Wählen und wünschen, titelt die Süddeutsche Zeitung und meint, die Zeiten eines gusseisernen Parteiensystems mit zwei alternativen Lagern, in dem eine taktische Stimme für die FDP oder die Grünen eine berechenbare Option war, sind längst vorbei. Diesmal hat man eine größere Auswahl, aber auch mehr Unsicherheit. Hinter solchen Erwägungen bildet sich ein Ohnmachtsgefühl, das viele Wähler am Wert ihrer Stimme zweifeln lässt. Soweit die Süddeutsche Zeitung. Für die Volksstimme aus Magdeburg steht schon ein Sieger fest. Der Parlamentarismus. Viele Bürger haben in den vergangenen 4 Jahren bei zentralen politischen Fragen den Wettbewerb regierungstauglicher Konzepte vermisst. Eine außerparlamentarische Opposition mit antidemokratischer Tendenz war die Folge. In der nächsten Legislaturperiode wird es zu allen relevanten politischen Fragen eine stärkere Opposition geben, prophezeit die Volksstimme. Die Äußerungen des AfD-Spitzenkandidaten Gauland zum Nationalsozialismus und zur Wehrmacht sind Thema in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wer die Wehrmacht einordnet wie er, offenbart nicht nur ein braunes Weltbild. Er entlarvt sich als bar jedes historischen Urteilsvermögens und legt ein fatales Verhältnis zu zivilisierten Werten an den Tag. Es genügt, sich zu fragen, ob Tod und Leid zu bringen wirklich etwas ist, auf das überhaupt jemand stolz sein könnte, der seine Sinne beisammen hat. Gaulands Aussage schließlich, dass die NS-Zeit die deutsche Identität nicht mehr betreffe, ist auf derart vielen Ebenen dummes Zeug. Historisch, politisch, moralisch, rechtlich, psychologisch, geografisch, kulturell, religiös, dass es kaum zu fassen ist, kritisiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Aus Sicht der Rheinpfalz weiß Gauland genau, was er tut. Es gibt viele Menschen, die von dieser deutschen Vergangenheit nichts mehr wissen wollen, die einen Schlussstrich ziehen wollen. An sie richtet er sich. Aber diese Vergangenheit ist Teil deutscher Geschichte. Aus dieser Geschichte, der man nicht dadurch entrinnt, dass man versucht, sie zu verleugnen, erwächst eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passiert, mahnt die Rheinpfalz, die in Ludwigshafen erscheint. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe befassen sich mit dem Anschlag in der britischen Hauptstadt. London ist noch einmal davongekommen. Der Anschlag hätte, wenn er geglückt wäre, so grauenvolle Dimensionen annehmen können, wie es die Londoner Selbstmordbomber vor 12 Jahren demonstrierten. Aber die Einschläge kommen näher. Zuerst in London, dann in Manchester, dann wieder 2-mal in London. Das sind die Terrorattacken, die allein in diesem Jahr das Vereinigte Königreich heimgesucht haben. Die Zahlen demonstrieren eine drastisch gestiegene Bereitschaft von Terroristen, in der britischen Hauptstadt zuzuschlagen, resümieren die badischen neuesten Nachrichten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, eine Bombe in einer vollbesetzten U-Bahn, für die Sicherheitsbehörden ist das ein Albtraum. Oder wie neulich in Barcelona ein in Passantengruppen gelenktes Auto. Gegen diesen Amateurterrorismus hat man bis jetzt noch kein wirksames Mittel gefunden. Man kann und muss zu noch größerer Wachsamkeit aufrufen und das Internet, in dem sich diese islamistischen Mörder radikalisieren, noch stärker kontrollieren. Mit diesem Zitat aus der FAZ endet diese Presseschau. Die Redaktion hatte Sonja Helmke, Sprecher war Thomas Pelzer. Deutschlandfunk, Radionacht, Jazz. as the autumn weather turns leaf to flame. I haven't got time for the waiting game, and it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September. For the days dwindle down to a precious few. And these few precious days I would spend with you. Tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Thank you. Soleil Rouge, die rote Sonne, so nannte der Pianist François Couturier diese Komposition, die er hier mit der Cellistin Anja Lechner präsentierte. Davor hörten wir Anquillé mit ihrem Sextett. Anquillé ist eine noch junge, sehr talentierte französische Jazzpianistin, Komponistin und Bandleaderin. Das Stück hieß Talktime. Das hörten wir direkt nach der Presseschau. Dann folgte der September-Song von Kurt Weill, gesungen von Robert Wyatt. Die Musikinstrumente spielte Pascal Comelade. Und zuletzt, wie gesagt, François Couturier und Anja Lechner. Zum Ausklang dieser Radionacht Jazz mit neuer Musik aus Frankreich. Das neueste Album von Sylvain Rifflet. Der Name ist in dieser Sendung mehrfach gefallen. Sylvain Rifflet hat sich an dem berühmten Album von Stan Getz, Focus, vom Beginn der 60er Jahre orientiert. Und sein Album heißt Refocus. Ich denke, es wird ein Großereignis in den nächsten Wochen in den französischen Jazzmagazinen und Jazzsendungen sein. Mit Klängen von Sylvain Rifflet verabschiedet sich Karl Lippiger, aus der diese fünfstündige Radionacht für Sie zusammenstellen durfte.